La figura che più di tutte le altre denuncia la vicinanza di Michelangelo. Die Figur, die Michelangelos Nähe zu dieser heretischen Gruppe am deutlichsten macht, ist die Darstellung des aktiven Lebens. Eine Skulptur, die zur Linken der Moses-Figur steht. In ihrer linken Hand hält diese Frau eine Lorbeer-Girlande. Eine solche Girlande ist nach dem heiligen Paulus ein Symbol der guten Taten. So wie der Lorbeer immer grün ist, so sind auch die guten Taten ewig. Das Symbol der kreisförmigen Girlande ist ebenfalls ein Zeichen für die Endlosigkeit des Guten. Anche quella nel tempo dura sempre. Der römische Kunsthistoriker und Restaurator Antonio Forcellino ist sich sicher, das berühmte Grabmal für Papst Julius II. In der römischen Kirche San Pietro in Vincoli ist nicht nur ein Hauptwerk Michelangelos, sondern auch der konkrete Beweis dafür, dass der Renaissancemeister einer Gruppe von Personen angehörte, die ganz anders als die offizielle katholische Kirche jener Zeit dachten. Einige der Skulpturen des Grabmals machen das deutlich, Antonio Forcellino. In der rechten Hand hält die Allegorie des aktiven Lebens eine Fackel, die für die Gruppe der Spirituali steht. Die Erklärung für dieses Symbol kann man in den Schriften dieser Gruppe nachlesen. Die Fackel ist ein Synonym für das Licht der Wahrheit, das auch das Papsttum erleuchten sollte. Michelangelo wurde damals erfolglos dazu aufgefordert, Lorbeerkranz und Fackel zu entfernen, die ganz richtig als Symbole der Spirituali gedeutet wurden. Antonio Forcellino ist es zu verdanken, dass eine Seite Michelangelos beleuchtet wird, die in dieser Schärfe bisher unbekannt war. Dem Kunsthistoriker ist es nach mehrjähriger Forschungsarbeit in Bibliotheken und dank der von ihm geleiteten Restaurierung des Grabmals für Julius II. Gelungen, einen direkten Zusammenhang zwischen dem Künstler und den sogenannten Spirituali herzustellen. Ein Zusammenhang, der bis dato nur vermutet wurde, für den es aber keine Beweise gab, Beweise, die Forcellino in Archiven entdeckte. Michelangelo hat im Nachhinein die Ikonografie seines Grabmals für den Papst verändert. Das war 1542, so die Dokumente. Er besserte nach, er veränderte, was damit erklärt werden muss, dass er als reifer Mann den Ideen jener Gruppe anhing, die sich in Viterbo, nördlich von Rom, um den britischen Kardinal Reginald Pole gebildet hatte. Degli spirituali di Reginald Pole. Pole war päpstlicher Legat beim Konzil von Trient und wurde zu einem der interessantesten Protagonisten der katholischen Gegenreformation. Die Spirituali verfolgten das Ideal einer geläuterten katholischen Kirche, weniger machtpolitisch ausgerichtet und wieder spiritueller, gereinigt von den Sünden vergangener Jahrhunderte. Vorstellungen, die gefährlich denen der Protestanten glichen. Überzeugt von diesen Idealen, so Forcellino, revidierte Michelangelo sein Projekt für das päpstliche Grabmal. Diese neue Lesart sorgt in Italien für Diskussionen, vor allem auch deshalb, weil sie, so Forcellino, immer noch der offiziellen kirchlichen Interpretation widerspricht, die eine Nähe Michelangelos zu den Spirituali verwirft. Claudio Strinati, einer der angesehensten italienischen Renaissance-Spezialisten und Superintendent der römischen Kunstgüter, bezeichnet Forcellinos Entdeckungen als bahnbrechend. La trovo una tesi piuttosto interessante. Eine sehr interessante Spur, die da entdeckt wurde und die auch schon deshalb glaubwürdig ist, weil in jenen Jahren im Hohen Klerus in Rom Ideen vagabundierten, die man fast als proletärisch bezeichnen könnte. Michelangelo fühlte sich sicherlich auch von den Ideen der Spirituali angezogen, weil er Päpste aus direkter Nähe kannte und immer wieder mit ihnen aneinander geriet. Je älter er wurde, umso mehr störte er sich an ihrem Auftreten. Er war aber sicherlich nicht der einzige Künstler, der dieser oder ähnlicher Gruppierungen angehörte, die die Kirche aus sich heraus reformieren wollte. Aber Michelangelo, so Strinati, sei der einzige Künstler, bei dem es nun, dank der Forschungen Forcellinos, als wissenschaftlich nachgewiesen gelten darf, dass er mit einer solchen Gruppe sympathisierte.